kommt immer näher. Es kommt immer näher. Es kommt immer näher. Es kommt immer näher. Es kommt immer näher. Es kommt immer näher. Oh ja, es kommt immer näher. Das Schwert ist Damokles.